Ganz gewiss werden wir diejenigen, die ungläubig sind, eine strenge Strafe kosten lassen, und ganz gewiss werden wir ihnen das Schlechteste von dem vergelten, was sie zu tun pflegten.